7 Jahre hatte der faule Vanya daheim auf dem Backofen verbracht und während der ganzen Zeit nichts weiter getan als gefaulenzt. Doch nun war er endlich stark genug für die schweren und großen Aufgaben, die ihm bevorstanden. Während er zum Dorf hinauszog und durch das Birkenwäldchen kam, wo er vor 7 Jahren dem blinden Bettler begegnet war, musste er daran denken, was ihm der Alte damals geweissagt hatte. Du bist ausersehen zu großen Dingen, Vanya. Dereinst wirst du Zar sein und über ein weites Reich herrschen. Das Land mit der Zarenkrone, die auf dich wartet, liegt fern von hier. Jenseits der weißen Berge. Präge dir diesen Namen gut ein. Das silberne 3-Kopeken-Stück, das du auf der Brust trägst, wird dir den Weg weisen. Vanya schritt fröhlich aus. Bald lag die freie Steppe vor ihm. Kein Baum, kein Strauch weit und breit. Nur das wogende grüne Gras bis zum fernen Himmelsrand. Im Dahinwandern fiel ihm ein Lied ein. Er summte es vor sich hin, einmal und zweimal. Dann lachte er, schwenkte die Mütze und sang es zum dritten Mal. Diesmal mit voller Stimme. 7 Jahre lag der faule Vanya wohl auf dem Backofen. Hey, hey! Stark ist der faule Vanya geworden wohl auf dem Backofen. Hey, hey! Wenn Vanya an eine Stelle kam, wo die Straße sich gabelte oder mit anderen Straßen kreuzte, verließ er sich stets auf das silberne 3-Kopeken-Stück, das er auf der Brust trug. Er knöpfte das Hemd auf und holte den Silberdreier hervor. Mit einer Hand warf er ihn in die Luft, mit der anderen fing er ihn wieder auf. Lag die Münze dann mit der Zahl nach oben, so wandte sich Vanya nach links. Lag hingegen der Adler oben, dann schlug er den Weg nach rechts ein. Zahl links, Adler rechts. Wie immer der Silberdreier auch fällt, mir soll's recht sein. Ich werde mich daran halten, denn es gibt viele Wege hinaus in die weite Welt, aber nur einen, der zu den weißen Bergen führt. Nach einigen Wochen geschah es, dass Vanya einmal des Abends auf freiem Feld von der Dunkelheit überrascht wurde. Zum Glück war ein Heuschober in der Nähe, wo er sich bis zum Morgen verkriechen konnte. Aber um Mitternacht wurde er plötzlich von einem grässlichen Lärm geweckt. Was ist das um Himmels Willen? Ein Unwetter? Ein Gewittersturm? Wie das heult, wie das faucht. Es wird mir doch nicht den Heuschober über dem Kopf davonwirbeln? Nein, es zieht weiter. Ich glaube, da habe ich noch mal Glück gehabt. Keine 4 Werst von der Stelle entfernt, wo Vanya die Nacht verbracht hatte, lag das nächste Dorf. Aber wie sah es aus? Häuser und Scheunen waren zerstört. Wo die Bauernhöfe gestanden hatten, lag wirr durcheinander geworfenes Balkenwerk. Zäune und Hoftore waren niedergebrochen, die Bäume entwurzelt. Vanya fand einen Mann, der mit bloßen Händen verzweifelt in einem Berg von Trümmern wühlte. Allmächtiger Gott, was ist denn mit eurem Dorf geschehen? Das sieht ja schlimm aus. Der böse Och hat uns heimgesucht heute Nacht und dies ist sein Werk. Wer ist das, der böse Och? Kennst du den bösen Och nicht? Den Unhold, den grünen Teufel? Sei froh, dass du ihn nicht kennst. Er verbringt seine Tage draußen im Wald. Im Geäst einer alten Föhre hängt er und schläft. Doch einmal in jedem Jahr, und zwar immer um diese Zeit, wenn das Gras blüht, wachsen ihm Flügel für eine Nacht. Dann fliegt er im Land umher. Heulend und fauchend fliegt er umher. Und bevor er in seinen Wald zurückkehrt, zerstört er ein Dorf. Diesmal, du siehst es, war unser Dorf an der Reihe. Mit seinem furchtbaren Atem hat er es umgeblasen, 10-mal gepustet und fertig. Aber das ist ja schrecklich. Ja, das Schrecklichste an der Sache ist, dass sie sich Jahr für Jahr wiederholt. Deshalb schlafen wir hier in der Gegend um diese Jahreszeit nachts nicht in unseren Häusern, sondern in Erdlöchern unterm freien Himmel. Dann sind ja heute Nacht zum Glück keine Menschen zu Schaden gekommen. Bis auf Argaschka fürchte ich meinen armen Jungen. Der Schlingel hat mit 2 Freunden um 1/2 Kopeke gewettet, dass er sich vor dem Och nicht fürchte. Als alles schlief, ist er heimlich ins Dorf zurückgeschlichen, in unser Haus, unter dessen Trümmern er nun begraben liegt. Und Gott allein weiß, ob er noch am Leben ist. Vanya hielt sich nicht lange mit Fragen auf, spuckte in die Hände und machte sich an die Arbeit. Die dicksten Balken schob er beiseite wie Bohnenstangen. Er wuchtete Bohlen und Bretter weg, dass es nur so krachte. Es dauerte keine halbe Stunde und schon war die Falltür zum Keller freigelegt. Ach, Gaschka, mein Söhnchen, mein Augenlicht, lebst du noch? Warum sollte ich tot sein, Vater? Komm, Junge, ich helf dir heraus. Lass dich anschauen. Bist du heil? Ich bin heil und ganz. Dem Himmel sei Dank, dass du keinen Schaden genommen hast. Und nun kriegst du die Prügel, die du verdient hast. Nicht. Ich will dich lehren, Rotznase. Dummes nicht. Zeug zu wetten. Lass gut sein, Bruder. Du brauchst deine Kraft jetzt zu anderen Dingen. Nicht von allein wird sich ein zerstörtes Dorf wieder aufbauen, oder? Ich ziehe mit meiner Familie weg da aus dieser verfluchten Gegend, wo man nie sicher ist vor dem bösen Och. Gibt es denn keinen Weg, sich den Unhold vom Hals zu schaffen? Es gibt ihn und gibt ihn nicht. Wer den Och überwinden will, muss ihn von seinem Schlafbaum schütteln. Dann ist er in seiner Gewalt und muss tun, was von ihm verlangt wird. Viele beherzte Männer haben das schon versucht, doch keiner von ihnen ist lebend zurückgekommen. Und wenn man es trotzdem noch einmal versuchte, kann sein, dass ich Glück habe. Du? Es ist sicher kein Zufall gewesen, der mich zu euch geführt hat. Morgen sehe ich mir diesen Och einmal an. Welchen Weg muss ich nehmen? Am Waldrand beginnt ein Fußpfad, der geradenwegs zu der Lichtung führt, wo der Och seinen Schlafbaum hat. Willst du es wirklich wagen? Das will ich. Mit Gottes Hilfe. Du, Vanya, könntest es vielleicht schaffen, stark wie du bist. Doch da gibt es noch eines, worauf du achten musst. Wenn du dennoch überwunden hast, lass dir von ihm die Lanze geben. Die Lanze aus Eisenholz. Du musst wissen, dass es damit eine sonderbare Bewandtnis hat. Die Schwerter der Feinde zerschellen an ihrem Schaft wie Eiszapfen. Am Morgen des nächsten Tages ging Vanya hinaus in den Wald, zu der Lichtung, in deren Mitte er eine uralte Föhre erblickte, den Schlafbaum des bösen Och. Das Ungeheuer hing im Geäst der Föhre, ein aufgeblasenes grünes Scheusal, groß wie ein ausgewachsener Ochse. Als Vanya die Lichtung betrat, erwachte der Och. Er blähte sich auf und begann ihm aus vollen Backen entgegenzublasen. Solch einen schrecklichen Sturm hatte Vanya noch nie erlebt. Mit aller Gewalt sich dagegen stemmend, setzte er Schritt vor Schritt, bis er plötzlich in Strauchen kam und der Länge nach hinschlug. Ich hätte mir alle Taschen mit Hufeisen vollstopfen müssen, um schwerer zu sein. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Aber ich werde den Kampf nicht aufgeben. Koste es, was es wolle. Vanya holte noch einmal tief Atem. Dann sprang er vom Boden auf und begann zu rennen, mitten hinein in den Sturm. Noch fünfmal musste er sich zu Boden werfen. Beim sechsten Anlauf erreichte er endlich mit einem letzten verzweifelten Satz die Föhre. Mit beiden Händen umklammerte er den Stamm. Und der Sturm brach ab. Der böse Och war mit seiner Kraft am Ende. Da hing er nun, röchelnd und stöhnend, hoch im Geäst der Föhre und rang nach Luft. Na, Onkelchen, ist dir die Puste ausgegangen? Jetzt wirst du heruntergeschüttelt von deinem Schlafbaum. Aufhören! Aufhören! Fahrer! Da liegst du mir nun zu Füßen und zappelst. Gib dich geschlagen, grasgrüner Teufel, du. Was verlangst du von mir? Den Bauern ihren Frieden und mir die Lanze aus Eisenholz. Was willst du mit meiner Lanze? Ich schenke dir einen Bauernhof. Ich sagte, die Lanze aus Eisenholz. Ich kann dir ein ganzes Dorf zum Geschenk machen. Grüner Popanz, du weißt genau, was ich will. Gnade, Gnade. Du sollst deinen Willen haben. Dann sag mir, wo ich die Lanze finde. Sie ist in den Stamm meiner Föhre eingewachsen. Wenn du sie haben willst, hol sie dir. Vanya schwang sich in das Geäst der Föhre, dann riss er mit aller Gewalt ihren knorrigen Stamm der Länge nach auseinander. In dem Spalt, der sich klaffend öffnete, stak die Lanze von Eisenholz. Vanya zog sie mit beiden Händen heraus. Im nächsten Augenblick tat es hinter ihm einen lauten Knall. Auf dem Waldboden lag eine leere, zerschlissene grüne Haut, aus der leise zischend die letzte Luft entwich. Der böse Och war vor Wut geplatzt. Der Herbst kam mit Wind und Nebel, mit Krähenschwärmen und dem Geschrei der Wildgänse. Vanya wanderte eine Zeit lang am Rand eines weiten Moores dahin. Landeinwärts waren zwei alte Leute damit beschäftigt, ein Feld zu pflügen. Der Bauer hatte sich selbst vor dem Pflug gespannt. Die Bäuerin führte das Pflugscheit, so gut es ging. Hey, gute Leute, was soll das? Ihr mutet euch da ein bisschen viel zu auf die alten Tage. Das wäre der erste Ackersöldchen, der sich von selber pflügte. Habt ihr kein Pferd, um es vorzuspannen? Es gibt in den Dörfern am Moor keine Pferde mehr. Und warum nicht? Die Baba Yaga hat sie alle weggefangen. Die Hexe Knochenbein. Sie haust draußen im Moor. Und sie reitet zuweilen auf einem alten Backofen aus. Der läuft auf vier großen Hühnerpfoten. Wer ihr den Weg kreuzt, dem wirft sie ein Fangeisen um den Hals. Daran zieht sie ihn unbarmherzig in den Morast und ertränkt ihn. Nur Pferde lässt sie am Leben. Die hält sie in einer unzugänglichen Stelle im Moor gefangen. Und findet sich niemand, der ihr das Handwerk legt? Wenn du es fertig bringst, sie und den Backofen aus dem Moor auf das trockene Land zu ziehen, dann ist sie besiegt und muss tun, was du ihr befiehlst. Aber bisher hat das keiner fertiggebracht und ich fürchte, so wird es für alle Zukunft bleiben. Das wird sich erst zeigen müssen. Um Himmels Willen, du willst doch nicht etwas selbst... Morgen früh, wenn es hell wird, bin ich am Moor. Wenn die Pferde zurückkommen, wisst ihr, dass ich den Kampf bestanden habe. Möge es dir gelingen, Söhnchen. Dann aber zwinge die Baba Yaga dazu, dir den Rappen Baron zu geben, der schneller ist als der wilde Steppenwind. Und lass dir kein anderes Pferd von ihr aufschwatzen. Hörst du? Kein anderes. Am nächsten Morgen ging Vanya hinaus an den Rand des Moores. Dreimal rief er mit lauter Stimme die Baba Yaga. Da kam sie auf ihrem Ofen herangeprescht, krummnasig, schiefmäulig, klapperdürr hockte sie drauf, wie ein Reiter auf seinem Gaul. Mit der einen Hand hielt sie die Zügel fest, mit der anderen schwang sie das Fangeisen, dessen eiserne Kette am Ofen befestigt war. Brrr, halt, mein Pferdchen! Du hast mich gerufen, Bürschlein. Was willst du? Ich will mit dir kämpfen. Kämpfen? Gib acht, was ich mit dir mache. Na, sitzt dir das Fangeisen auch schön fest um den Hals? Und nun vorwärts, mein Pferdchen. Hey, hey, da willst du wohl ziehen, du alter Klepper. Vorwärts, hey, hey, hey. Vanya stützte sich auf die Lanze von Eisenholz. Die Kette war zum Zerreißen gespannt. Das Fangeisen wirkte ihn halb zu Tode. Er stemmte sich mit den Füßen fest in den Boden ein. Noch ein Ruck! Na und noch einer! Vorwärts, mein Pferdchen! Hey! Hey! Hey! Vanya spürte, dass es mit seinen Kräften zu Ende ging. In der höchsten Verzweiflung zog er das Messer heraus, das in seinem Gürtel steckte, und schleuderte es nach dem Backofen. Der stieß einen gellenden Schrei aus, als sich die Klinge in seine Flanke bohrte und bäumte sich auf, dass die Hexe für einen Augenblick die Gewalt über ihn verlor. Diesen Augenblick nutzte Vanya und schleifte den Backofen samt der Baba Yaga an der Kette aufs feste Land. Da öffnete sich das Fangeisen ganz von selbst und klirrte zu Boden. Nun, wer hat wen besiegt? Was verlangst du von mir? Den Bauern ihre Pferde und mir den Rappen Varon, der schneller ist als der wilde Steppenwind. Was du verlangst, soll geschehen. Lass uns zu mir nach Hause reiten. Auf meinem Ofenpferdchen ist für uns beide Platz. Weit draußen im Moor stand die Hütte der Baba Yaga. Und neben der Hütte war eine Pferdekoppel. Dort grasten die von der Hexe zusammengestohlenen Bauernpferde. Alle zwar gut im Futter, doch krank vor Heimweh. Vanya befahl der Alten, die Koppel zu öffnen, dann ließ er die Pferde frei. Lauft, gute Pferdchen! Lauft! Seht ihr nicht, dass ihr frei seid? Rasch nach Hause, ein jedes in seinen Stall. Zufrieden, der Herr? Soweit ja. Und nun her mit dem Rappen Varon. Die Hexe buckelte unterwürfig. Mit schiefem Grinsen führte sie Vanya hinter die Hütte zu einem Stall. Darin standen zwei prächtige Pferde, ein Goldfuchs und eine herrliche Schimmelstute. Nun, wie gefallen dir meine beiden Tierchen? Das hier ist Schneeflöckchen, dies hier Goldfüchslein. Eins davon kannst du mitnehmen. Welches? Das steht bei dir. Und der Rappe Varon? Selbstverständlich kannst du auch den bekommen. Dort hinten steht er und frisst das Gnadenbrot. Dies soll Varon sein? Das schäbige Tier da? Der räudige, dürre Klepper? Du sagst es ja, aber du brauchst ihn ja nicht zu nehmen. Das würde dir wohl so passen. Ich nehme Varon. Vanya führte den Rappen Varon ins Freie. Da verwandelte sich die dürre, räudige Schindmähre in ein strahlendes Heldenross. Wütend schwang sich die Baba Yaga auf den Backofen und ritt kreischend davon. So groß war ihr Zorn, dass sie Feuer fing. Sie stürzte sich lichterloh brennend in einen Moortümpel und versank darin. Das edle Ross aber trug den starken Banyas sicher über das Moor auf die Heide hinaus. Im nächsten Frühjahr kam Vanya an einen breiten Strom, dessen anderes Ufer von dichten Nebeln verhüllt war. Nach einigem Suchen stieß er auf einen alten Fährmann mit grauem Gesicht und traurigen, müden Augen. Der hieß ihn das Ross auf die Plätte führen, dann griff er zum Ruder und wollte sie über den Fluss setzen. Halt ein mit dem Ruder, Väterchen. Überlass das mir. Ich bin der Fährmann. Das Rudern ist meine Sache. Und ich bin der starke Vanya. Ich werde nicht dulden, dass du dich für mich abrackerst. Gib nur her. Nicht gerade die leichteste Arbeit. Bei deinem Alter? Aber sie muss getan werden. Ich sehe, der Nebel am anderen Ufer hat sich gelichtet. Was sind das für mächtige Felsenberge dort in der Ferne? Die Gipfel mit Schnee und Eis bedeckt? Meinst du die weißen Berge? Die Gottverfluchten. Ich mag sie nicht sehen, Fremder. Die weißen Berge, Väterchen Fährmann? Du willst doch nicht etwa auch hin? Ich habe die halbe Welt danach abgesucht. Du musst wissen, Fremder, dass in den weißen Bergen der steinerne Ritter Foma Drachensohn haust. Er bewacht dort die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch. Wer sie ihm abnimmt, so heißt es, soll in dem Lande, das jenseits der weißen Berge liegt, Zar werden. Viele Burschen aus unseren Dörfern am Strom, darunter auch meine Söhne, sind ausgezogen um dieser Rüstung willen und nicht zurückgekehrt. Foma Drachensohn, der sie im Kampf besiegt hat, hält sie in einer Felsenhöhle gefangen. Ich werde die Burschen befreien, Fährmann, und mir die Rüstung des Zaren holen. Die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch. Um die Mitte des nächsten Tages erreichte der starke Vanya die weißen Berge. Zwei weitere Tage brauchte er für den Aufstieg. Endlich gelangte er in ein schmales Felsental und erblickte an dessen Ende den Eingang zu einer Höhle. Da schwang er die Lanze von Eisenholz und begann, nach dem steinernen Ritter zu rufen. Foma, Drachensohn, komm heraus! Ich, Vanya, bin hier, um mit dir zu kämpfen. Du bist nicht der Erste, der mich zum Kampf herausfordert. Komm nur her da mit deiner Lanze. Ich trage drei Schwerter am Gürtel. Das erste wiegt siebenmal sieben Pud. Ergibst du dich freiwillig? Oder muss ich dich damit totschlagen? Sehe ich wie ein Feigling aus? Gut, wie du meinst. Es sind deine Knochen. Da hast du... Blitzschnell hatte Vanya die Lanze gehoben, die Lanze von Eisenholz. Krachend und splitternd war Foma Drachensohns Waffe daran zerschellt. Da zückte der steinerne Ritter das zweite Schwert. Das wog 77 Pud. Doch auch diesmal zerbarst die Klinge an Vanyas Lanze. Zum Teufel! Jetzt sollst du mich kennenlernen. Sieh dir mein drittes Schwert an. 7-mal. 77 Pud wiegt es. Aber noch kannst du dich ja ergeben. Spar dir die Worte, Foma. Gut, denn. So stark! Dem Himmel sei Dank. Die Lanze hat standgehalten. Gib dich geschlagen, Drachensohn. Was verlangst du von mir? Den Burschen die Freiheit und mir die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch. Der steinerne Ritter schenkte den Bauernburschen die Freiheit. Sie kamen aus ihrem Felsenkerker hervorgekrochen, dankten dem starken Vanya für ihre Rettung und liefen zurück in die Dörfer am großen Strom. Foma Drachensohn führte Vanya hinab in die Felsenhöhle. Dort hingen 10 Rüstungen, 6 aus Silber, 3 goldene und die letzte von Eisen. Der Helm war zerbeult, das Bruststück des Panzers mit Rost gesprenkelt. Dies ist die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch. Die da? Sie ist es. So wahr du mich vorhin im Kampf überwunden hast. Dann will ich sie mitnehmen. Gehen wir. Lass mich hier unten bleiben. Mir ist nicht danach zumute, die Sonne wiederzusehen. Mit Rüstung und Lanze kehrte der starke Vanya zurück an die Oberwelt. Hinter ihm schloss sich mit Donnergetöse der Eingang zur Felsenhöhle.